Wir schreiben das Jahr 1965. Ich kann die Kugel nicht entfernen, sie ist zu nah am Herzen. In den Armen seines Blutsbruders haucht der größte Häuptling der Apachen in Winnetou 3 sein Leben aus. Mein Bruder kann ohne Sorge sein. Das Volk der Apachen ist gerettet und in Sicherheit. So ist dann noch Winnetous Aufgabe erfüllt. Aufgabe erfüllt? Da irrte Winnetou alias Pierre Brice gewaltig. Schon während der Dreharbeiten zu Winnetou 3 kam der Anruf, der Schicksals- und karriereträchtig war. Und ich bekomme einen Anruf von Horst Wendler, der Produzent. Er sagt zu mir, Pierre, ich komme zu dir, ich muss mit dir reden. Ja, das Publikum wird den Film boykottieren, weil du stirbst. Nein, Pierre, du kommst zurück. Und das Publikum wird glücklich sein. Und es war der Fall, ja. Erinnerte sich Pierre Brice Jahrzehnte nach seiner vom Produzenten verordneten Wiederauferstehung. Denn mit Winnetous Tod in Winnetou 3 brandete eine Protestwelle durchs Land. Also band Pierre Brice im gleichen Jahr, als Winnetou in Old Shatterhands Armen gestorben war, 1965 wie gesagt, erneut das Stirnband um und blickte mit grünen Augen melancholisch in die Weite. Hier allerdings nicht wie gewohnt an der Seite seines Blutsbruders Lex Barker, mein Bruder, sondern mit dem Kumpel Old Shorehand, gespielt vom Briten Stuart Granger. Ich grüße euch, roter Bruder, ihr seid unter Freunden. Damit waren die Würfel endgültig gefallen. Die Rolle seines Lebens, 11-mal gab Pierre Brice von 1962 bis 1968 auf der Leinwand den Indianerhäuptling, ließ den französischen Schauspieler nicht mehr los, auch nicht als Sänger. Keinen, der so war wie du, wie ne du. 1929 im französischen Brest geboren, meldete Pierre Brice sich in den 40er Jahren zum Indochina-Krieg. Später war er Fallschirmjäger in Algerien, bis er, zurückgekehrt nach Paris, Fotomodell und Tänzer wurde. Seine Karriere als Schauspieler lief schleppend an, vor allem, weil der gut aussehende junge Mann einen Nachteil hatte, er sah Alain Delon zu ähnlich und der hatte sich schon als Star etabliert. Außerdem galt Pierre Brice als schüchtern, keine gute Voraussetzung dafür, im Jetset und in der Filmszene ganz vorne zu stehen. In Italien und Spanien aber boten sich Rollen in Sandalen, Mantel- und Degenfilmen und mit einem dieser Filme, tief versunken in den vergessenen Kellern der Filmgeschichte, kam Pierre Brice 1962 zur Berlinale und wurde von Produzent Horst Wendland entdeckt, um den Schatz im Silbersee zu suchen. Und zwar im ehemaligen Jugoslawien, das mit seinen malerischen Gebirgslandschaften auf der Leinwand der träumerische Ort wurde, von dem die Karl-May-Gestalten die Deutschen in den 1960er Jahren hinwegführen konnten von der mörderischen Vergangenheit. Die Premiere von Horst Wendlands erster Karl-May-Verfilmung Der Schatz im Silbersee am 12. Dezember 1962 im Stuttgarter Universum-Kino war ein Erfolg, der alle Beteiligten verblüffte. Ich könnte nicht weg von Kino. Ein Polizist hat mir seine Uniform gegeben. Ein Star war geboren. Das Problem war allerdings für den Schauspieler Pierre Brice, dass die Westdeutschen ihn wohl zur Leinwand-Ikone machten. Außerhalb der Bundesrepublik aber interessierte das niemanden. In Frankreich blieb der Franzose Pierre Brice beispielsweise ein Unbekannter. Geht wieder zurück, woher ihr gekommen seid. Eure Waffen wird Winnetou behalten, zum Beweis seiner Anklage. Nachdem die Karl-May-Welle im Kino 1968 gebrochen war, wollte sich ein Erfolg jenseits der Indianerrolle für Pierre Brice nicht einstellen. Verständlich, dass der französische Winnetou allzeit bereit war, erneut auf den Rappen Ilchi zu springen. Sean Connery macht wieder ein neuer James Bond. Romy Schneider wird ein neuer Sissi machen. Warum soll ich nicht ein neuer Winnetou spielen? So war es denn nur konsequent, dass Pierre Brice Mitte der 1970er Jahre die Rolle des roten Helden im sauerländischen Elspe annahm. Wenn schon nicht die große Leinwand, dann immerhin Freilichtbühne. Bis 1986 spielte er dort immer wieder den Winnetou, gab ihn dann auch in der Fernsehserie Mein Freund Winnetou, gedreht an Originalschauplätzen in Mexiko, und trat auch auf dem Kalkfelsen im norddeutschen Bad Segeberg als edles Langhaar auf und feierte 1998 im Zweiteiler Winnetous Rückkehr. Pierre Brice kam aus der Rolle nicht raus und auch wenn er immer wieder mal im Radio oder Fernsehen Interviews gab, es war nie der französische Schauspieler, der dort geladen war, sondern immer die Filmikone der 1960er Jahre. Was für eine mythische Kraft hat er diese Leinwandfigur. Woran denkt ihr, mein Bruder? Ein Gesang tönt über das Wasser und Winnetou weiß, dass sein Tod nicht mehr fern ist. Jetzt ist Pierre Brice in die ewigen Jagdgründe eingegangen.